Weltlich gesprochen. Papst Paul VI. Wurde auf seiner Reise in das Land der Kängurus bei einer Zwischenstation in Manila auf dem Weg zur Bischofskonferenz von einem Mann aus Bolivien angefallen. Dieser konnte sofort für geisteskrank erklärt und abgeführt werden. Der Präsident der Philippinen wurde zum Retter des Papstes ernannt. Nach seiner Rückkehr in die Reiche des Vatikans grüßte der Papst, wen sonst, die Gläubigen in aller Welt und forderte sie auf, denn es wurde schon Weihnacht, Zeit der frommen Sprüche. Er forderte sie auf zur Solidarität mit allen notleidenden Völkern. Das konnte er sich leisten, denn wieder einmal hatte er sich auf diesem Jetset durch die missionierte Welt aller seiner Bischöfe versichert, nur ja Friede auf Erden walten zu lassen und gewiss zu sein, dass nur der Glaube die Güter bewahrt. Wieder einmal war ihm bestätigt worden, dass Aufklärung nur Unruhe und nur der Glaube die Ruhe verbürge. Denn wem könnte echt daran gelegen sein, sagte sich Paul, dass der Wahnsinn ausbreche, wie bei diesem hitzköpfigen Bolivianer. Gott schütze mich, sagte der Papst, vor solchen Missetätern. Und verhüte, dass die Solidarität vom päpstlichen Vatikan selber in die Tat umgesetzt wird. Gott schütze uns also und lasse geschehen. Die Enteignung der Güter und Aktienpakete des Vatikans und die Ausschüttung dieses Segens über alle Menschen, die kämpfen, in Bolivien, Vietnam, Griechenland, Spanien, gegen Unterdrückung und das heißt, weltlich gesprochen, gegen Dummheit und Religion.